Erster blase die Trompete laut. Ein Feind kommt wie ein Adler über Gottes Haus. Das Volk hat meine Regeln gebrochen. Zweiter, sie rufen zu mir, mein Gott. Wir in Israel kennen dich doch. Dritter, Israel hat das Gute abgelehnt. Deshalb werden Feinde sie jetzt jagen. Vierter, sie haben Könige gewählt, aber ich wollte das nicht. Sie machten Figuren aus Silber und Gold. Das wird sie zerstören. Fünfter, Samaria, ich hasse eure Figur von einem Stier. Ich bin sehr wütend auf sie. Wann werden sie wieder rein sein? Sechster, ein Handwerker hat diesen Stier gemacht. Er ist kein Gott. Der Stier von Samaria wird in Stücke zerbrechen. Siebter, sie säen Wind und sie ernten Sturm. Ihr Getreide wächst nicht. Fremde Leute würden ihr Essen wegnehmen. Achter, Israel wird selbst gefressen. Andere Völker denken, Israel ist wie ein wertloser Gegenstand. Neunter, sie sind nach Assyrien gegangen wie ein wildes Tier. Das Volk Ephraim hat für falsche Freunde bezahlt. Zehnter, sie bezahlen andere Völker für Hilfe. Aber ich werde sie jetzt fangen. Sie werden unter dem großen König leiden. Elfter, Ephraim hat viele Altäre gebaut. Aber diese Altäre bringen ihnen nur noch mehr Schuld. Zwölfter, ich habe ihnen viele Regeln aufgeschrieben. Aber sie behandeln meine Regeln wie fremde Dinge. Dreizehnter, sie bringen Opfer und essen Fleisch. Aber Gott mag das nicht. Er vergisst ihre Fehler nicht. Sie müssen zurück nach Ägypten gehen. In Assyrien werden sie schlechtes Essen essen. Vierzehnter, Israel hat Gott vergessen, der sie gemacht hat. Sie bauten große Häuser. Juda baute viele starke Städte. Ich schicke Feuer gegen ihre Städte. Das Feuer zerstört alles.